Rede an die islamische Welt. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat sie heute in Kairo gehalten, um kurz nach 12 unserer Zeit. Im Vorfeld dieser vierten Auslandsreise Obamas wurde schon deutlich, er will einen neuen Dialog untergleichen, den Konfrontationskurs seines Vorgängers beenden. Schon in seinem ersten Fernsehinterview nach der Amtsübernahme mit dem Sender Al Arabiya hatte Obama betont, dass sich in die USA nicht im Krieg mit dem Islam befänden, dass es seine Aufgabe sei, dies zu betonen. Große Erwartungen herrschten an die heute gehaltene Rede. Allerdings sagte Obamas Sprecher Robert Gibbs auch vorher, wir erwarten nicht, dass sich nach der Rede alles ändern wird. Navid Kermani ist deutsch-iranischer Schriftsteller und promovierter Islamwissenschaftler sowie Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Mit ihm sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kermani. Guten Tag. Wie groß waren denn Ihre Erwartungen an Obamas Rede? Ja, vielleicht geringer als bei manchen Kommentatoren. Ich glaubte und glaube auch nicht daran, dass eine Rede allein einen Wechsel bringen kann. Und auch dieses Messianische, was man mit Obama verbindet, das sehe ich eher negativ und glaube, dass diese Erwartung ihn eher erdrückt. Denn ein Mensch alleine kann das, was mit ihm verbunden wird, das, was er in Hoffnung auslöst, gar nicht erfüllen, so guten Willen es auch sein mag. Aber er kann natürlich etwas anschieben. Lassen Sie uns vielleicht kurz reinhören in die Rede von Barack Obama. Hier ist ein Ausschnitt. I've come here to